Traum. Und der Traum warst du. Doch du wolltest frei sein, allein sein. Was konnte ich da schon tun? Ich hab gekämpft, gekämpft um mein Glück. Hab oft verloren, geschworen, ich will dich doch nur zurück. Trotz Narben im Herz, ich geb dich nicht auf. Ich will jeden Tag unendlich, ich will jeden Tag. Ich will dich hundertprozentig, geb mein Leben gern dafür. Ich will jeden Tag und jede Nacht die Unendlichkeit mit dir. Will ich jeden Tag verspüren, hab Angst, dich zu verlieren. Du hast gemerkt, dass Freiheit wehtun kann. Viel wird gesprochen, gebrochen, sag mir, ja, was dann? Dir wurde klar, falsche Freunde sind schlecht. Sie wollen nur spielen, Gefühle sind oft nicht echt. Ich steh zu dir, komm, vertraue mir. Ich will jeden Tag unendlich, ich will jeden Tag mit dir. Ich will dich hundertprozentig, gib mein Leben gern dafür. Ich will jeden Tag und jede Nacht die Unendlichkeit. Ich will dich hundertprozentig, gib mein Leben.